Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The Lord is good. Amen. He is so great. Amen. Amen. Our Father is so great. He is so wonderful. We have a good Father. Wir haben einen guten Vater. We have a wonderful Father. Wir haben einen wundervollen Vater. We have a great Father. Wir haben einen großartigen Vater. I know how to take care of his children. Der weiß, wie er auf seine Kinder Acht zu geben hat. Praise the Lord. Halleluja. They are not afraid of anything. Wir haben vor nichts Angst. Amen. Amen. Because our Father takes care of us. Denn unser Vater passt auf uns auf. He takes very good care of us. Er passt gut auf uns auf. Praise the Lord. Halleluja. Today we will continue with the message, which is your choice. Heute geht es weiter mit der Botschaft über deine Wahl. The Lord wants us to still continue with this message. Amen. Der Herr will, dass wir weitermachen mit dieser Botschaft. Learn to continue to choose him. Lerne ihn weiterhin zu wählen. Amen. Don't be tired of choosing him. Hab es nicht satt, ihn zu wählen. Continue to choose Christ. Wähle Christus weiterhin. There may be persecution. Es wird Verfolgung vielleicht geben. There may be tribulation. Es wird, there are a lot of things that are going to fight you. Es gibt viele Dinge, die dich bekämpfen werden. That they are even fighting you is an indication that you are going the right way. Und dass sie dich bekämpfen, ist sogar ein Zeichen dafür, dass du auf der richtigen Spur bist. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. If you are opposite Satan, there will be fight. Wenn du gegen den Teufel gehst, dann wird es einen Kampf geben. If you are opposite the world, there will be fight. Wenn du gegen die Welt bist, dann wird es einen Kampf geben. Amen. Amen. If you are opposite demons, then there will be fight. Wenn du gegen Dämonen bist, dann wird es einen Kampf geben. If you are going to the same direction, you know there will no fight will come. Wenn du in die gleiche Richtung gehst, dann wird es keinen. Because you are heading to the same pit. Weil ihr in die gleiche in das gleiche Loch fällt. Amen. But if you are opposite. Aber wenn du das Gegenteil davon opposite bist, means you are going to meet. Dann werdet ihr euch treffen. There's going to be fight. Dann wird es ein wird es einen Kampf geben. He's going to throw things at you. Er wird Dinge auf dich schmeißen. But there should be no fear. Aber du solltest keine Angst haben. You learn to continue to choose Christ. Du lernst dich weiterhin für Christus zu entscheiden. Praise the Lord. Halleluja. Let us go to Exodus 23. 2. Mose 23. Exodus 23. Vers 29 und 30. He said, I will not drive them out from before thee in one year, lest the land become desolate, and the beasts of the field multiply against thee. Vers 30. By little and little I will drive them out from before thee, until thou be increased and inherit the land. Amen. Amen. It is a process. Es ist ein Prozess. His kingdom is a process. Sein Königreich ist ein Prozess. Amen. Amen. He said little by little. Stück für Stück. Amen. Amen. Praise the Lord. I will take them out little by little, said the Lord. Ich will sie nach und nach vertreiben. It is like when you plant, let me say, a seed into the soil. Wenn du einen Samen in die Erde einpflanzt. You know, sometimes you think it's not even growing. Manchmal denkst du, dass dieser Samen nicht wirklich wächst. Things happen in the spirit world before it can happen here. Dinge passieren in der geistlichen Welt, bevor sie in der physischen Welt passieren. When you plant seed, it first of all grows inside the soil before it can come up. Wenn du einen Samen pflanzt, dann wächst er erstmal unter der Erde. Amen. Amen. The roots grow before you can see things coming out. Die Wurzel wächst zuerst, bevor man irgendwas an der Oberfläche sieht. Your eyes might not be seeing them. Deine Augen sehen das vielleicht. But they are growing. Aber es wächst. The Lord is working. Der Herr arbeitet. You might not even be feeling it. Vielleicht fühlst du das nicht. You can might not even be seeing it. Du siehst es auch nicht. You know, you might not even be, you know, hearing it. Your five senses might not even be connected to it. Deine fünf Sinne sind damit but he is working. Aber er arbeitet. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. He is working. He never stopped working for his children. Er hört nicht auf zu arbeiten. He's always working for you and me. He knows what you need more than you even know what you need. Amen. Those desires, they are coming from him. Amen. Praise the Lord. He said, whatever you ask, I will do. Was immer ihr bittet, das werde ich tun. Whatever you desire, I will give you. Was immer ihr euch wünscht, das werde ich euch geben. Amen. They are coming from him. Das alles kommt von ihm. Praise the Lord. Hallelujah. See, he said, little by little. Stück für Stück. That is how the victory come out. Amen. Mm-hmm. That is how we see the victory. Und so sehen wir diesen Sieg. In Exodus 23. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Don't be afraid of the past. Ich habe keine Angst vor der Vergangenheit. A lot are afraid of the past. Viele haben Angst vor der Vergangenheit. Their past life. Ihr vergangenes Leben. You know, their past life have been so rough. Ihr vergangenes Leben war so wild. Some their past life have been so evil. Also bösartig. But now you belong to Christ. Und jetzt gehören wir zu Christus. He will surely take care of that past. Er kümmert sich um diese Vergangenheit. Amen. He is the one that takes care of it. Er passt darauf. You are coming to him, means you submit to him. Dass du zu ihm kommst, heißt, du dich ihm and he takes care of the past. Und passt auf diese Vergangenheit. And that's why there should be no fear of the past any longer. Deswegen sollten wir keine Angst mehr haben vor der Vergangenheit. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. Amen. There should be no fear of the present. Und auch keine Angst vor der Gegenwart. Of now and right now. Amen. Amen. A lot of things are happening everywhere. Denn viele Dinge passieren überall. Denn there is fear everywhere. Überall especially Angst. The fear of death. Besonders die Angst vor especially Tod. The fear of sicknesses and diseases. Die Angst vor Krankheiten. Especially the fear of virus. Die Angst vor einem Virus. Praise the Lord. Halleluja. But children, he said, there should be no fear. Aber als Kinder Gottes sollen wir keine Angst haben. You know, babies don't have fear today. Babys haben keine Angst. They don't even know what virus is. Sie wissen nicht, was dieses Virus ist. But who know what it is? Aber wer weiß, was es ist? Their parents. Ihre Eltern. He said, we are those babies before him. Wir sind wie diese Babys vor ihm. If you are afraid of anything, it means you are no longer baby before him. Und wenn wir Angst haben von diesem Ding, dann sind wir keine Babys mehr vor ihm. And until you are a baby before him, you cannot go, you cannot enter into that kingdom. Und erst wenn wir Babys sind, können wir in dieses Königreich eingehen. He said, if you until you are like that little child in Matthew 18. Matthäus 18. Amen. Mhm. Until you are like that little child. Erst wenn wir dieses kleine Kind sind. You cannot enter into the kingdom of heaven. Erst dann können wir das Königreich des Himmels eingehen. Until you now, you know, you are so, you know, all those things that people are afraid of, you don't even see them. You see Christ. All diese Sachen, vor denen Menschen Angst haben, wenn du diese Sachen nicht mehr erachtest, dann bist du angekommen. You know, you no longer see them, you see Christ alone. Du siehst nicht mehr diese Sachen und siehst Christus. No, parents, no, children, little children, they see their father alone. Denn kleine Kinder. They see their mother. Ihre Eltern, ihre Mutter. What gives them fear is when their parents are no longer there. Was ihnen Angst gibt, ist, wenn ihre Eltern nicht mehr da sind. Praise the Lord. Yeah. He wants us to remain that little children for before him forever. So dass wir für immer diese kleinen Kinder bleiben für ihn. Amen. Amen. We are those little children for him forever. Wir sind für immer diese kleinen Kinder. Amen. Amen. He knows how to take care of us. Er weiß, wie er auf uns acht zu geben. He changes our pampers. Er wechselt unsere Windeln. He feeds us with the right food. Er füttert uns mit der richtigen Speise. Amen. Amen. Amen. Baby children never worry for whatever they are going to wear. Kinder machen sich keine Sorgen um die Sachen, die sie anziehen. Or what they are going to eat. Sie essen werden. Praise the Lord. Ja. Amen. Amen. And he said we should not be afraid of the future. Wir sollen keine Angst haben vor der Zukunft. There should be no fear of the future. Es soll keine Angst geben. A lot are afraid of the future. Sie haben Angst vor der Zukunft. Praise the Lord. Ja. Amen. Amen. You know, If Christ is your yesterday, he is your today. He is also going to be your future. Sein. He changes, he never changes. Sich he remains the same. Der he said, I am the same yesterday, today, and forever. Bin der gleiche, gestern, heute, und für immer. And that is why your joy should remain the same. Soll eure amen. Amen. Your peace should remain the same. Soll amen. Amen. Why? Because they are all based on Christ. Amen. Whatever is based on Christ remains the same. Was auf Christus basiert, das bleibt gleich. And that's why your future, you know your future already. Du kennst deine Zukunft schon. Christ is your future. Christus ist deine Zukunft. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Death never chose to kill anybody. Der Tod wählt niemanden. Amen. Your choice. That is the message today again. Amen. Death never chose to kill anybody. Der Tod wählt niemanden. Because death is powerless. Weil der Tod kraftlos ist. Amen. Mm-hmm. Death never chose to kill any man. Der Tod wählt keinen Menschen. Even the unsaved. Selbst die Ungläubigen. The unsaved, you know, death cannot even kill them until they choose death. Der Tod kann sie nicht töten, erst wenn sie sich dafür entscheiden. Praise the Lord. Amen. They choose death by rejecting Christ. Sie entscheiden sich für den Tod, weil sie is somebody getting it? Gegen Jesus Christus weil sie Christus nicht wählen. Until they choose that death cannot kill them. I mean, the whole everybody. Both the saved and the unsaved. Für jeden Menschen, ob errettet oder nicht errettet. Praise the Lord. Hallelujah. Until they choose to be killed by death, death can kill no man. Erst wenn sie sich entscheiden, getötet zu werden vom Tod, indem sie sich gegen Christus entscheiden, erst dann kann der Tod sie treffen. Jesus has saved everybody. Jesus hat jeden gerettet. Amen. His salvation is for everybody. Seine Rettung ist für jeden. You go to Titus 2:11. Titus 2:11. Titus 2:11. He said, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Praise the Lord. Hallelujah. Christ's grace is for all men. Die Gnade von Christus für alle Menschen. But without your faith, ohne unseren Glauben, it cannot belong to you. Kann es das nicht gehören. You cannot have it. Können wir das nicht haben. And that's why the Bible says we are saved by grace through faith. In der Bibel sind errettet durch Gnade und Glauben. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Grace for all men. Grace for the whole world. Gnade für die ganze Welt. Jesus has saved the whole world. Jesus hat die ganze Welt gerettet. Amen. Amen. He did not only save believers. Er hat nicht nur Gläubige gerettet. He saved the whole world already. Er hat die ganze Welt schon gerettet. For God so loved the world. Gott hat die Welt geschaffen. Like John 3:16. Amen. John 3:16. He sent his son to save the whole world. Er hat seinen Sohn gesandt, um alle zu retten. Amen. Amen. But it is not without your faith. Weil nicht ohne unseren Glauben. Your faith means you believe in him. Unser Glaube bedeutet, dass wir an ihn glauben. Amen. Amen. You submit to him. Dass wir uns ihm hingeben. You allow him to be your savior. Dass wir zulassen, dass er unser Retter ist. You are no longer your own savior. Dass wir nicht unser eigener Retter sind. Is somebody getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. That is not dangerous. Der Tod ist nicht gefährlich. Amen. Amen. It is not dangerous at all. Das ist nicht gefährlich. It is rejecting and ignoring Christ that is so dangerous. Christus verweigern, das ist gefährlich. No sicknesses and diseases is dangerous. Keine Krankheit oder Seuche ist gefährlich. Amen. Amen. A lot are afraid of sicknesses and diseases. Viele haben Angst vor Krankheiten. He told me years ago, he said, no sicknesses and diseases can kill his children. Aber er hat mir gesagt, dass keine Krankheit uns Kinder Gottes töten kann. He said, no, nothing can kill his children. Nichts kann uns Kinder Gottes töten. Except they are rejecting him and ignoring him. Außer unser Unglauben. That is so dangerous to his children. Das ist gefährlich für uns und and it's dangerous to the whole world. Und das ist gefährlich für die ganze praise Welt. Praise the Lord. Hallelujah. It is ignoring and rejecting Christ. Christus ignorieren und verweigern. That is dangerous das for the whole world. Das ist gefährlich für die ganze Welt. You'll go to Matthew 10. Let's go to Matthew 10. Matthäus 10. Jesus told us who to fear. Jesus hat uns gesagt, vor wem wir uns fürchten. He did not tell us to fear problems. Er hat gesagt, dass wir Probleme fürchten. He did not tell us to fear sicknesses and diseases. Oder Krankheiten, solchen He did not tell us to fear death. Den Tod fürchten sollen. He did not tell us to fear witches and wizards. Oder Hexen und Magier. Or Satan. Oder den Teufeln. He said we are to fear just one person. Eine Sache soll man fürchten. That's God himself. Gott selbst. Praise the Lord. Halleluja. Matthew 10. Matthäus 10. From verse 24. 24. The disciple is not above his master, nor the servant above his lord. It is enough for the disciple that he be as his master, and the servant as his lord. If they have called the master of the house Beelzebub, how much more shall they call them of his household? Praise the Lord. Hallelujah. He's telling us not to fear anybody. Sagt, dass wir uns von niemandem fürchten sollen. Don't fear things, don't fear people. Wir sollen uns vor Leuten nicht fürchten. You know, God's children should be so bold. Kinder Gottes sollten so mutig sein. We have the Holy Ghost boldness. Wir haben den Mut des Heiligen Geistes. The spirit the Lord gave us is not the spirit of fear. Der Geist, den uns der Herr gegeben hat, ist kein Geist, ist kein Geist der Furcht. Praise the Lord. Halleluja. We don't have the spirit of fear at all. Wir haben nicht den Geist der Furcht. He gave us the spirit of boldness. Wenn ein Geist des Mutes. You look at the disciples before they received the Holy Ghost. They were, you know, Peter denied Jesus Christ 3 times. Bevor die Jünger den Heiligen Geist empfangen haben, hat Petrus Jesus 3-mal verleugnet. But after the baptism of the Holy Spirit, nach der Taufe des Heiligen Geistes, he became so bold. Wurde er so mutig. No more fear of death. No more fear of prison. No more fear of whatever is coming. Somebody get in it. Because the Holy Ghost comes with boldness. Weil der Heilige Geist mit Mut kommt. He comes with power. Er kommt mit Kraft. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Then verse 26. He said, fear them not, therefore. For there is nothing covered that shall not be revealed, and hid that shall not be known. Praise the Lord. Hallelujah. Mm-hmm. What I tell you in darkness, that speak ye in light. And what you hear in the air, that preach ye upon the housetops. Verse 28. And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear him. Praise the Lord. Fear him which is able to destroy both soul and body in hell. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Actually, God's children, the world should fear us. Eigentlich müsste die Welt uns Kinder Gottes fürchten. The world should fear God's children. Die Welt müsste Kinder Gottes fürchten. Because this same God, weil dieser gleiche that Jesus is saying, talking about here, von dem Jesus hier is spricht, in us. Ist in uns. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. This same God is in us. Dieser gleiche Gott ist in Amen. Uns. Amen. And we are not separated from him. Wir sind nicht getrennt von ihm. You know, we are one with Jesus Christ. Wir sind eins mit Jesus Christus. He is in us. Er ist in uns. He said, fear God's children. Fürchtet euch vor Kindern Gottes. Praise the Lord. Amen. You know, people are afraid of terrorists. Don't you know all these people that kill people? Amen. Angst vor Terroristen. Actually, though, the people that are so dangerous are God's children. Angst die Leute, die gefährlich sind, Kinder Gottes. Praise the Lord. Halleluja. Jesus said, it's for you to offend any of them, it's better you even kill yourself. Gottes Wort sagt, es ist besser, nicht das Leben zu nehmen, als einen von ihnen zum Anstoß zu werden. Put something here, let us go to Matthew 18. Amen. Matthäus 18. Praise the Lord. Halleluja. Matthew 18. Look at what how, you know, Jesus here in Matthew 18 talks about us so much. Praise the Lord. At the same time came his disciples unto Jesus, saying, who is the greatest in the kingdom of heaven? From verse 1. Amen. And Jesus called a little child. I love you so much. He wants you to be that little child. Er möchte, dass wir dieses kleine Kind sind für ihn. Amen. Amen. You know, when children, when they are 18, they are no longer under their parents. Wenn Kinder 18 werden, sind they sie are nicht now mehr matured. Und unter ihren Eltern sind jetzt reif. But you and Christ. Aber du in Christus. You remain his baby forever. Du bleibst für immer sein Baby. Before Christ, you remain a child. Für Christus bleibst du für immer ein Kind. Amen. Amen. But before problem, you are Christ yourself. Für Christus selbst. Amen. Amen. He said, I, my Father and I, we are one. Mein Vater und ich, wir sind eins. So also you and him should be one. Genauso du und er, ihr sollt eins sein. Amen. You are to be able to say Jesus and I, we are one. Du sollst in der Lage sein zu sagen, Jesus, wir sind eins und nicht zwei. Praise the Lord. Hallelujah. You believe you are one. Wir glauben, dass wir eins sind. Until you believe you are one, those problems, they will not be afraid of you. Weil erst wenn wir glauben, dass wir eins sind, dann werden die Probleme auch. You know, demons will not be afraid of you. Auch dann erst werden Dämonen von uns. Satan will not be afraid of you. Because he knows that you don't even know your right. Weil wenn wir unsere Rechte nicht kennen, wird der Teufel keine Angst haben. He knows that you don't know what belongs to you. Dann weiß er, dass wir nicht wissen, was zu uns gehört. You don't know that, you know, he knows that you don't know that what belongs to your father belongs to you. Er weiß, dass du keine Ahnung hast, dass das, was dem Herrn gehört, auch dir gehört. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. And Jesus called a little child. You know, here in verse 1 again, he said, at the same time came his disciples unto Jesus, saying, who is the greatest? Not in this world, but in the kingdom of heaven. Not in the kingdom of this world. Nicht im Königreich dieser Welt. In another kingdom. Sondern einem anderen Königreich. In your kingdom. In deinem Königreich. That is different from the kingdom of this world. Was anders als das Königreich. The kingdom of heaven. Das Königreich des Himmels. That's where we belong. Gottem gehören wir. Is somebody getting it? Jesus came to reveal to us how to live in his kingdom. Jesus kam, um uns zu offenbaren, wie wir in seinem Königreich leben. Your children are not living the life of the kingdom. Aber Kinder Gottes leben nicht so. Because, you know, they are born again, but they are living, their life is still based on the life of this world. Sie sind wiedergeboren, aber ihr Leben basiert noch immer auf dieser Welt. Is somebody getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. And that's why things are not working for God's children. I think funktionieren die Dinge für Kinder Gottes. Amen. Amen. If you belong to heaven, du zum Himmel gehörst, you live like heavenly people. Lebst du wie himmlische Menschen. Amen. Amen. You believe what you know. Heaven have its own ways, have its own system, have its own thought. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Verse 2. And Jesus called a little child unto him and set him in the midst of them. And he said, verily I say unto you, except you be converted and become, you know, converted. That is for your mind to change. Umkehrt, dass eure Gedanken sich ändern. To renew your mind. Eure Gedanken and that your mind is not like this little child. Dass eure Gedanken jetzt so sind wie die von diesem that you know, no, that you are there so much you have been transformed to become like this little child. Dass du verwandelt worden bist und wie dieses Kind jetzt bist. Because this little child can only see the mother and the father. Das kleine Kind kann nur Mutter und Vater sehen. What threatens this child is when the parents are not there. Was dieses Kind bedroht ist, wenn nothing else threatens this child. Alles andere macht diesem Kind. Is somebody getting it? No sickness is and disease threatening this child. Keine Krankheit macht. No demon. This child does not even know what demon is. Dieses Kind weiß gar nicht, was demon what devil is. What sickness is and disease is. Was Krankheiten. But you know what who the parents are. Was weiß, wer der Vater. That's how you know your father. So kennst du deinen Vater. He said, without me, you can do nothing. Ohne mich kannst du nichts tun. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. It's just like this little child. So without the parents, this little child can do nothing. Ohne die Eltern kann das kleine Kind nichts tun. Is somebody getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. That he said, until your mind is changed, you are converted. You are transformed in your mind. Verwandelt. And now live like this little child. Leben wie diese Kinder. That you know wherever the parents want to go, they go. That little child go with them. Egal wo die Eltern hingehen, das Kind geht mit. That little child will not argue with the parents. Es wird nicht mit den Eltern. They will not. That little child will not argue with them. He will not question their decision. Es wird ihre Entscheidung. Why should I follow you? Should I follow? Must I be there? Muss ich dabei sein? You know, he never questioned anything. Das Kind. That's how he wants us to be before him. So sollen wir sein vor ihm. That his yes is our yes. Das, sein ja, his unser no ja. Is our no. Das sein nein. Is somebody nein getting it? Praise the Lord. Amen. Become as little child and little children. You shall not enter He said, you cannot even enter into the kingdom of heaven. Kannst nicht eingehen in das Königreich des Himmels. It means if you are even born again, you are not even there. Das heißt, dass wenn du wiedergeboren bist, until you are converted, erst wenn du verwandelt bist, until your mind is changed, a change in the mind. Verwandlung. Is somebody getting something here? It's not even talking about your spirit, but talking about your mind, your soul. Geist und deine Seele. Amen. Amen. Until you are converted, you know. Just as you are saved in your spirit, your mind needs to be saved. Genauso wie du errettet bist in deinem Geist, musst du auch deine Gedanken errettet sein. Amen. Amen. Then in verse 4. Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He hates pride. Hasst Stolz. Amen. He hates it so much. Hasst es so sehr. He wants us to humble ourselves. Möchte, dass wir uns demütigen. No, little children, no, if you beat them, before you know it, they are running back to you. Kleine Kinder, nachdem man sie geschlagen hat, irgendwann haben sie sich wieder eingefangen und kommen wieder zurück zu dir. Amen. Their parents is beating them, they are following their parents. They never follow strangers. No amount of evil wickedness that their children, their parents are, you know, their parents are treating them anyhow. Upon all, they still run to their parents. Egal wie ihre Eltern sie behandeln, sie rennen wieder zurück. Because they know the voice of their parents. Weil sie die Stimme ihrer Eltern kennen. You have to know the voice of your father. Du musst die Stimme deines Vaters kennen. Praise the Lord. Amen. Whosoever therefore shall humble himself as this little child. The same is greatest in the kingdom of heaven. You have Jesus, you are already in that kingdom. Wenn wir Jesus haben, sind wir schon in diesem Königreich. In the kingdom of heaven. Königreich des you don't belong here any longer. Du gehörst nicht mehr hierher. And that's why what threaten they should never threaten you. Deswegen das, was sie bedroht, sollte uns nicht bedrohen. What pursue they should never pursue you. Was hinter ihnen her sollte what they believe, what they believe, their sister should never be your sister. Ihr System darf nicht dein System. Is somebody getting it? Praise the Lord. And whosoever shall receive one such little child in my name, receive me. Can you see how great you are before him? Amen. Amen. Can you see how great you are before him? That he take care of you. He said, whoever fights you, fight him. Auch immer ihn bekämpft, bekämpft uns. This makes you so dangerous. Das macht uns gefährlich. Amen. That whoever beat you, whoever fight you, whoever, no, whoever is against you. It's against Jesus. Gegen Jesus. And whosoever shall receive one such little child in my name, receive me. But whosoever, whoso shall offend one of these little ones, which believe in me, it were better for him that a millstone were hung about his neck, and that he were drawn in the depth of the sea. Praise the Lord. Amen. Can you see how dangerous you are? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Please back to Matthew 10. Matthäus 10. Verse 28 again. It says, I fear not them, which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. Look at how he take care of you. Verse 29. Are not two sparrows sold for a farthing, and one of them shall not fall on the ground without your father, but the very hairs of your head are all numbered. Praise the Lord. Hallelujah. Fear ye not, therefore, you are more valued than many sparrows. We value you so much. Er schätzt uns sehr. Amen. Amen. Whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess also before my Father which is in heaven. But whosoever shall deny me before me, he will I also deny before my Father in heaven. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Don't reject him. Don't be tired of him. Keep on choosing him. He says, if you will not choose me, he will not also choose you. Weil wenn du dich nicht für ihn entscheidest, wird er sich nicht für dich entscheiden. Amen. Amen. If you know, if you will, he's talking to you and me here. But whosoever shall deny me, don't deny him, to keep on choosing him. Verweigere ihn nicht. Amen. Entscheide dich weiterhin für ihn. There might be different problem coming. Es wird verschiedene Probleme arising because of your choice. Wegen deiner Entscheidung. Because you choose Jesus. Weil du dich für Jesus brothers may fight you. Mothers might fight you. There are people that are going to fight you. But remember, do you know how to carry on and keep on choosing him. It's by seeing it that it's Jesus that they are fighting. Aber wir machen weiter, indem is somebody getting it? Die Menschen sich gegen Jesus stellen. The family might even fight you. Deine Familie kann dich Amen. But one reason or the other. But you don't see it the way they see it. See that they are fighting Christ. Aber du siehst nicht dich als das Opfer, sondern du siehst Jesus als Amen. Die Scheibe. And that's why when they come to you, if you have any opportunity, preach Christ to them. Wenn sie zu ihr kommen, predige Christus zu ihnen. Amen. Amen. Allow it to be based on Christ. Christus auf Christus basieren. That the motive of the fighting, das ist Motiv. The motive of their rejection, of their hating you is Christ Jesus. Das ist das Motiv dieses Hasses gegen, wegen Jesus ist und nicht wegen etwas anderem. Praise the Lord. Amen. Death can only kill sinners. Der Tod kann nur Sünder töten. Death can only kill sinners. Der Tod kann nur Sünder töten. Death eats sin. Weil der Tod die Sünde frisst. Death food is sin. Der Tod ernährt sich von Sünde. Praise the Lord. What gives death power is sin. Was dem Tod Macht gibt, ist die Sünde. Remember, it is what God, what Christ calls sin, and not what man calls sin. Und es geht das, was Christus Sünde nennt, und nicht das, was Menschen Sünde nennt. Amen. Amen. We go there very soon. In 1 Corinthians, before we go there, in 1 Corinthians 15, verse 56. This verse is very powerful. If you can understand it, please let us go there. 1 Corinthians 15. 1 Corinthians 15. Verse 56. 1 Corinthians 15, 56. He said, the sting of death is sin, and the strength of sin is the law. Praise the Lord. Hallelujah. Are we there, please? The sting of death is sin. And the strength of sin is the law. Here he's talking about three things. Hier sind drei Dinge. Death, sin, and law. Tod, Sünde und das Gesetz. These three goes together. Die drei gehören zusammen. Without law, there is no sin. Ohne Gesetz gibt's keine Sünde. Without sin, there is no death. Ohne Sünde gibt's kein Tod. Is somebody getting it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. If you allow the Holy Spirit to help you to get these three things, you will know your freedom. Diese drei Sachen erklärt you will know what Jesus came to do. Mm. In verse 57, it says, but thanks be to God, which has given us the victory through our Lord Jesus Christ. Praise the Lord. We have victory over death. Über den Tod. We have victory over sin. Über die Sünde. We have victory over law. Gesetz, über das Gesetz. Amen. Amen. We have victory over all. Wir haben Sieg über all das. Praise the Lord. Amen. That's why the Bible says we are free. Sagt, wir sind frei. We are free. Wir sind frei davon. He freed us to live in us and live through us. Er hat uns frei gemacht von diesem Leben. Praise the Lord. Hallelujah. For some time now, the Lord has been talking to me about law and grace. Für einige Zeit hat der Herr jetzt mit mir das Thema Gnade und Gesetz näher gebracht. They have been revealing things about law and grace to me. Und mir Sachen dafür, deswegen offenbart. These two are very, very important in our lives. Zwei sind sehr wichtig in unserem Leben. Amen. Amen. It is so very, very important for us to understand the difference between these two. Es ist wichtig, dass wir den Unterschied zwischen den zwei Sachen kennen. Amen. Amen. Law and grace. Gesetz und Gnade. Amen. Amen. You know, when religious people hear anything about sin, wenn religiöse Leute etwas über die Sünde they jump quickly to "thou shalt not steal, thou shalt not lie, thou shalt not," you know, all this, you know, that, they jump quickly to those, and they love it when they hear anything about sin. That don't sin, they love it. Dann springen sie schnell auf die 10 Gebote und die anderen Gebote im Alten Testament, und ihnen gefällt es, wenn man über die Gebote spricht. Because they believe they are trying. Weil sie glauben, dass sie versuchen sich. They are trying to reject sin. Sie versuchen die Sünde zu verweigern. In Christ's world, you are never a sinner. In der Welt von Christus bist du kein Sünder. God's children, you are never a sinner. Als Kinder Gottes sind wir keine Sünder. You know, the religious people, they want to, they would like to say they hate sin. Religiöse Leute möchten behaupten, dass sie Sünde hassen. You know what they call sin? Was sie Sünde nennen. Their problem is what they call sin. Das Problem ist, was sie Sünde nennen. Amen. For them, sin is about the commandment and many other commandments. Sie ist, ist das Gesetz, die Gesetze von Mose. Amen. Amen. That you know in John 1, you see, he said law came through Moses. Das Gesetz kam durch Mose. Amen. Amen. You see, all these laws, you see, they all came through Moses. Also, that is what they believe is sin. Das glauben sie ist Sünde. But Jesus reveals what sin is to aber us. Jesus hat uns offenbart, was Sünde in John 16, verse 9. Johannes 16, Vers 9. He said, the only sin is that they don't believe in me. Die einzige Sünde, die sie haben, ist, dass sie nicht an mich glauben. Praise the Lord. And that was the sin of the old, even the Old Testament. That's in Genesis. Before the fall. That was the only sin. Das war die einzige Sünde bei Adam und Eva. Amen. Adam did not believe God. Adam hat nicht an Gott geglaubt. So also Jesus said the only sin is if you don't believe me. That's John 16, verse 19. Genauso sagt Jesus, was die einzige Sünde ist, dass ihr nicht an mich glaubt. Praise the Lord. You know, for religious people, sin is about outside. Für religiöse Menschen ist Sünde äußerlich. But for Christ, sin is about inside. Aber für Christus ist Sünde innerlich. Amen. Amen. For religious people, sin is about the flesh. Für religiöse Menschen ist Sünde über das Fleisch. For Christ, it is about the spirit. Aber Christus ist etwas Geistliches. For them, sin is about what you do. Für sie ist Sünde das, was du tust. For Christ is about who you believe. Aber bei Christus, an wen du glaubst. Do you believe me? Glaubst du an mich? Is somebody getting it? For Christ is about do you believe me or not? Glaubst du an mich? You sin when you don't believe Jesus. That's your lesson. All others, he paid the price. Denn für alle anderen Sachen hat er bezahlt. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Matthew 5 talks about the law. Go to Matthew 5. Matthäus 5. Matthew 5. Praise the Lord. Hallelujah. You know, freedom does not lead us to sin. Die Freiheit führt uns nicht in die Sünde. If you are really free, you will hate sin. Wenn wir die Sünde hassen. You will hate what you know. You will hate what men will call sin. Das you will not love to go there. If you are really saved. Wenn du wirklich errettet bist. Is somebody getting it? Mm-hmm. If you really, you know, to believe him is to allow your mind to be occupied by him. Zu glauben, oder that's how you believe him. Deine Gedanken voll sind von ihm. If you don't just say, I believe him with me, and your mind is full of this world. Du kannst nicht sagen, du glaubst an ihn, aber deine Gedanken sind voll von dieser Welt und dir selbst. If you believe him, you allow your mind to be occupied by him. Wenn du ihm glaubst, that's how you believe him. Dass deine Gedanken voll sind von ihm. Praise the Lord. Halleluja. Verse 17 of Matthew 5. Matthäus 5, Vers 17. He said, think not that I am come to destroy the law. He's talking about the laws of Moses. geht um die Gesetze von Mose. I did not come to destroy the law. Amen. Amen. Put something here. We are coming back here. Go to John. John 1. Johannes 1. Praise the Lord. Hallelujah. John 1. Verse 17. Johannes 1, 17. He said, for the law was given by Moses. Do you see it there? Denn das Gesetz wurde durch Moses gegeben. Amen. Amen. The law was given by Moses. Das Gesetz wurde durch Mose gegeben. But grace and truth came by Jesus Christ. Amen. Amen. We are now under grace and no longer under law. Wir sind jetzt unter der Gnade und nicht mehr unter dem Gesetz. The time of the Father was under law. Der Zeit des Vaters war But now it is under grace. Aber jetzt sind wir in der Gnade. If you go back to Matthew 5, verse 17 again. He said, think not that I have come to destroy the laws of Moses or the prophet. I am not come to destroy, but to fulfill. Ich bin nicht gekommen, um zu zerstören, sondern zu erfüllen. I'm here to fulfill it. Ich bin hier, um es zu erfüllen. Because none of you can fulfill it. Denn niemand kann es erfüllen. The flesh cannot fulfill it. Das Fleisch kann es nicht erfüllen. It takes the spirit to fight the spirit. Um den Geist zu bekämpfen. Amen. Amen. It takes the spirit to solve the spirit. Es den Geist, um den to Geist solve any spiritual problem. Geistliches zu lösen. To solve any spiritual problem, you have to be in the spirit. The spirit world to be able to solve it. Praise the Lord. All God's children should accept and believe what Christ wants us to believe. Kinder Gottes sollten das akzeptieren und glauben, was Jesus Christus möchte, dass wir akzeptieren. Amen. Amen. We should accept everything. Wir sollten alles akzeptieren. And never argue with our Father. Mit unserem Vater. Don't argue with him. Diskutiere nicht mit ihm. Is somebody getting it? God's children should be hungry of the truth. Kinder Gottes sollten hungrig nach der Wahrheit sein. The period we are now, which is the period of the Spirit, of the Holy Spirit, is very, very. You know, it's a dangerous period and a delicate period. Die Zeit, in der wir jetzt sind, ist eine schöne Zeit, aber auch eine gefährliche Zeit. Amen. Amen. Where you hardly see the manifestation outside. Wo wir die Manifestation nicht äußerlich sehen. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Where it is no longer somebody died and you raised that person up. Wo, it's no longer about that. Wo es nicht mehr darum geht, dass Menschen von den Toten auferweckt werden. Where it's no longer about somebody sick, you heal that person. Wo es nicht darum geht, dass Menschen geheilt werden von Krankheiten. Is somebody getting it? This period we are now is a dangerous period. Diese Zeit ist eine gefährliche Zeit. And it's so delicate. Und auch sehr besonders. Jesus said, if care is not taken, the saint will be deceived. Und Jesus sagt, wenn wir uns nicht in Acht nehmen, werden selbst wir Kinder Gottes vom Weg abkommen. Even, do you know the saints that walk by sight? Die Heiligen, die sich von will der von die auf die Persicht wandeln, werden vom Weg abkommen. Is somebody getting it? The saints that you know what you are hungry of is things of this world and not the things of heaven. Nicht die Dinge von Christus, sondern die Dinge dieser Welt. Go to Colossians 3, please. Kolosser 3. Quickly go there. Praise the Lord. Hallelujah. Colossians 3. From verse 1 to 3. 1-3. It's like if you then be risen with Christ, see those things which are above. Where Christ seated on the right hand of God. We are to seek things from above. Wir sollten Dinge von oben suchen. We are not to seek what they seek. Nicht das suchen, was sie suchen. So are you getting it? Praise the Lord. Amen. We are not to seek husband, don't seek wife, don't seek things. Seek Christ. Seek things from above. Those things, you know, all those things, husband, wife, children, money, they are to seek you. All diese anderen not Menschen, you seeking them. Aufsuchen, nicht umgekehrt. He knows the time more than you. Er kennt die Zeit besser. You look at Adam. Adam was not looking for a wife. Er hat sich nach einer Frau gesucht. Adam was not looking for a wife. He did not even know anything about wife. Er wusste nichts über eine Frau. His God has said it's not good for you to live alone. Gott hat gesagt, es ist nicht gut, dass du alleine lebst. Allow him to tell you the time. Lass zu, dass er dir diese Zeit sagt. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. If you then be risen with Christ, see those things which are above. We are Christ seated on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. If care is not taken, no, the saints, the so-called saints, the children, that their focus is so much on things on earth to be deceived. Focus auf diese Sachen auf der Erde sind. If your focus is not on the things of heaven, heavenly things. Wenn somebody getting something. Wenn dein Fokus nicht auf himmlischen Dingen liegt, dann wirst du vom Weg abkommen. He said, for you are dead and your life is hid with Christ in God. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 4, he said, when Christ, who is your life, now you have a new life. Jetzt hast du ein neues Leben. You have another life. Ein anderes Leben. That belongs to Christ. Das Christus. Verse 4 said, Christ is your life. Und hier steht jetzt, dass Christus unser Leben ist. And not Satan is your life. Und nicht der Teufel. And that's why you know those things should not even threaten you. All die Sachen sollten uns nicht bedrohen. Praise the Lord. Halleluja. That's why those things you should never be afraid of anything. Diese Sachen sollten uns nicht bedrohen. Because Jesus can take care of his own property. Weil Jesus auf seinen Besitz achtet. Do not live his life. Du ist perfekt sein Leben, sein vollkommenes Leben. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. The period of the Father had his own system and his own ways. Des Vaters hatte seine eigenen Wege und Prinzipien. And that of the Son had his own system and his own ways. Und das vom Sohn hatte auch seine eigenen Wege. And now this time. Jetzt diese Zeit. This time is the time of mystery being revealed. Ist die Zeit, in der die Geheimnisse Gottes offenbart werden. The Bible is a mystery book. Die Bibel ist ein Buch voller Geheimnisse. Without the Holy Spirit, ohne den Heiligen Geist, what is there cannot save you. Kann das, was da ist, uns retten? Without the Holy Spirit, it is just like a novel. Es ist wie ein Roman. Amen. The difference is the Holy Spirit that is involved. Ist der Heilige Geist, der involviert ist. And that's why you can see religious teachers. Sie sehen wir religiöse. They might even know the Bible more than me. Sie kennen die Bibel besser als ich, aber is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. They might know. They might be. They can quote it more than me. Sie können es besser zitieren als but it is of flesh and blood to them. Fleisch und Blut für sie. In Mark 4, let's go to Mark 4. Praise the Lord. Mark 4. Please learn to choose Christ. Lernt euch für Christus entscheiden. This period we are now is the period, is the end time. Jesus can come at any time. Und Jesus kann zu jeder Zeit wieder. Don't go to hell because of anybody. Don't choose hell because of anybody. Amen. The non-believers, they will not be surprised that they are not with Christ on that day. Ungläubige werden sich nicht wundern, dass sie nicht. Best believers. Aber Gläubige. You know how much, a lot will be so surprised on that day. Viele werden so verwundert sein. And that tears, that weeping will be so great. Diese Tränen werden so groß sein. Is somebody getting it? You don't, choose Christ. Entscheide dich für Christus. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. In Mark 4, verse 11. Markus 4, Vers 11. And he said unto them, unto you it is given to know the mystery of the kingdom of God. Unto you it is given to know the mystery of the kingdom of God. Euch ist es gegeben, die Geheimnisse von Gottes Geheimnisse zu kennen. The Bible is a mystery book. Die Bibel ist ein Buch voller Geheimnisse. That needs revelation. Das Offenbarung war. Until it is revealed to you, it cannot save you. Erst wenn es euch offenbart ist, es kann es euch retten. We are saved by revelation. Wir sind errettet durch Offenbarung. Amen. You know, no, you cannot argue anybody into Christ's world. Du kannst niemand in das Königreich Gottes hinein diskutieren. It has to come by revelation. Es muss durch Offenbarung. Without revelation, you can never be saved. Ohne Offenbarung kannst du nicht errettet werden. The Holy Spirit has to bring you there. Der Heilige Geist muss. He has to help you to get it. Muss dir helfen, das zu verstehen. To be really saved. Dass du wirklich errettet bist. Amen. Amen. And he said unto them, unto you it is given to know the mystery of the kingdom of God. But unto them that are without Christ, all these things are done in parables. The Bible needs to be revealed to us. Die Bibel muss uns offenbart werden. Praise the Lord. For the unbelievers, it is hidden from them. Es ist verborgen von den Ungläubigen. Amen. Amen. To those under law, it is hidden for them. Für die im Gesetz ist es verborgen für sie. For those of us that you know that accept this grace. Für die, die seine Gnade akzeptieren. Amen. Under grace, it is being revealed to us. Unter Gnade ist uns offenbart. That's why we can believe him. Deswegen können wir ihm glauben. That's why the revelation keep on pouring. Deswegen kommt die Offenbarung immer wieder. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. The mystery of the kingdom of heaven is being revealed to us today. Die Geheimnisse vom Königreich des Himmels werden uns offenbart. Praise the Lord. Hallelujah. This period is not the period of seeking miracles. Diese Zeit ist nicht die Zeit, in der man nach Wundern sucht. But a period of seeking Christ. Aber in der man nach Christus sucht. Is somebody getting something here? This period is not of seeking. You know, of seeking, whatever they are seeking, the unsaved are seeking. Es ist nicht eine Zeit, in der wir das suchen, was die Ungläubigen suchen. Amen. Amen. This period is the period of seeking the truth. Sondern die Zeit, in der wir die Wahrheit suchen. Remember, Christ is the truth. Denn Christus ist die Wahrheit. Amen. Amen. To be hungry. This period is the period of that we are to be hungry of Christ. Die Zeit, in der wir hungrig sind auf Jesus. Amen. Amen. Be hungry of him. He said, those that are hungry, I will feed them. If you are hungry of him, he will feed you. But if you are hungry of miracle, he cannot even feed you. And you don't even need to come to him. If you are hungry of miracle. Zu ihm kommen. Because Satan can also perform those miracles. Weil der Teufel kann auch Wunder vollbringen. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. In Matthew 12, it said the six signs and wonders. Matthäus 12 steht, dass sie nach Zeichen und Wunder. Let us quickly go to Daniel. Daniel 5. How many of you did you read it at all? Daniel, I said you should read it. Praise the Lord. I said I will ask today. Let me see your hand. Ah, very good. Praise the Lord. Daniel 5. Let's look at something there today. Amen. Amen. Daniel 5. The writing on the wall. There was a writing on the wall. Ich habe eine Schrift an der Wand. I've experienced such thing. The Lord wrote on the wall. Erfahren, wo der Herr woke me up to read it. Schrift an die Wand geschrieben hat. Praise the Lord. Wo ich gesagt hat, dass ich mir das durchlesen soll. In Daniel 5, verse 4 to 6. 4 bis 6. He said, you know, here they were celebrating evil. They were celebrating evil. Sie haben das Böse gefeiert. Amen. They were all celebrating evil. Sie haben das Böse gefeiert. Please don't be part of those, you know, those, whatever they celebrate that is not Christ, don't be there. Sei bitte nicht Teil part of it. Von Feiern, die Christus nicht verherrlichen. Amen. You know, before this time, Freude zeigt. We're always going from party to party. Wir waren von Feier zu Feier gegangen. I was talking, we were enjoying. Wir dachten, dass wir die Sachen. I thank God that we have been delivered. Aber ich danke Gott, dass wir errettet wurden. Amen. Amen. It's so good to be delivered. Es ist gut, errettet zu werden. From all those, you know, their bondages. Von all diesen Gefangenschaften. Praise the Lord. Amen. I cannot be where they are. You know, there's no, if Christ is not being celebrated, I can never be there. And I don't want to be there. Before this time, if they don't invite us for our friends, then if they don't invite us for their birthday, for that we are angry. But now I just rejoice. Früher, wenn man uns nicht eingeladen hat auf diese Feiern, war ich traurig und enttäuscht, aber jetzt freue ich mich einfach. Praise the Lord. I can see the difference. Ich sehe den Unterschied. That I am different, amen. Dass ich jetzt anders bin. Praise the Lord. Halleluja. You know, here they were celebrating evil. Hier haben sie das Böse gefeiert. Look at from verse 4. They drank wine and praised the gods of gold and of silver and of brass, of iron, of wood and of stone. Can you see their God? Sind die ihre Götter? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Hmm. You know, people still do this today. Leute tun das heute immer noch. The God of men. Götter, you know, they are celebrating their birthday without Christ. Wenn sie ihre, they are celebrating themselves. They are celebrating Satan. Geburtstagsfeier machen ohne Christus, feiern sie das Fleisch. If they are celebrating marriage without Christ. Wenn sie Hochzeit ohne Christus. Guess what? It's just the same as this. Ist das genau das, was hier passiert? That's not different. Das ist kein Unterschied. You know, people want to draw the different. Leute wollen einen Unterschied. Amen. No, no, no, they just put gold there. They just put. No, no, no, no, it's not, you know. That Satan loves such things. Der Teufel liebt diese Sachen. Amen. Amen. You know, he hides at the back of bedding. Er versteckt sich vor. He hides at the back of marriage. Vor dieser. And you are celebrating him. Und du feierst ihn damit. And you are forgotten that it's two power that control the earth. Du hast vergessen, dass es zwei Mächte gibt, die diese Erde. Amen. Two power. It's either Christ or Satan. Entweder Christus oder Teufel. If you are not celebrating Christ, you are celebrating. Oh, it's automatic. You are celebrating Satan. Wenn du nicht Jesus zelebrierst du den Teufel. Praise the Lord. Halleluja. If it is not praise Jesus, it is praise Satan. Wenn es nicht Jesus feiert, feiert es den Teufel. Praise the Lord. Halleluja. In verse 5. In the same hour came forth fingers of a man's hand and wrote over against the candlestick upon the plaster of the wall of the king's palace. And the king saw the part of the hand that wrote. Amen. Amen. Then the king's countenance was changed. You know, five senses affect them so much. Die fünf Sinne beeinflussen what they see, was sie sehen. What we see never should never change our mood. Was wir sehen sollte unsere sollte uns nicht verändern. Five senses should never change us. Die Sinne sollten uns nicht verändern. Yes, for no, something is changing this man. They were rejoicing before. Es gibt etwas, rejoicing in their evil celebration. Was ihnen Freude bereitet. You know, there are five senses is what control their life. Fünf Sinne ist das, was ihr Leben control their joy, their peace. Das kontrolliert ihre Freude. They are controlled by Christ. Die dann hier sind kontrolliert durch Christus. Amen. Amen. Amen. What control our joy, our peace is Christ. Amen. That's what Satan cannot touch. Only Christ. Und das ist, was der Teufel nicht angreifen kann. He can't write on. You know, even Satan can even write on the wall. Der Teufel kann auch an die Wand schreiben. Amen. Amen. Satan can. You know, Satan can do all. You know, this miracle that they are talking about. You can hardly see anyone that Satan cannot even do. Denn all diese Wunder. Der Teufel kann sie auch manifestieren und zeigen. Praise the Lord. Amen. Remember, Moses brought out his stick. Mose hat diesen Stab. He became a snake. Auf den Boden geschmissen und er wurde zu einer Schlange. And you know, Pharaoh also brought his own out. Und der Pharao and they became snake also. Hat seine Magier hergebracht und die Magier konnten das Gleiche mit ihren Stäben. Praise the Lord. In the same hour, you know, came something and something wrote. You know, there was a hand that writes on the wall. Es gab eine Hand, die auf der. And in verse 6, the king was. The king became sad because of the writing. Der König wurde traurig wegen der Schrift. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Amen. Not the outside should touch our joy, our peace. Nichts da draußen sollte unseren Frieden, unsere Freude beeinflussen. Amen. Amen. Our joy is based on our names are written in heaven. Unsere Freude basiert darauf, dass unsere Namen im Himmel geschrieben sind. Our joy is based on we are God's children. Dass wir Kinder Gottes sind. Amen. Amen. Not we pass in the school. Nicht, dass wir in der Schule bestehen. If we pass, if we fail, it doesn't matter. Denn ob wir bestehen oder nicht bestehen. The source of our joy should not be that. Unsere Freude sollte nicht sein. It should be we are God's children. Denn dass wir Kinder Gottes sind. Amen. Praise the Lord. Verse 7, the king cried aloud to bring in the astrologers. And, you know, those to interpret it, but they could see nobody. Die haben jemanden gesucht, der das deuten kann, was da steht an der Wand, aber keiner konnte es deuten. They are going to need you. It's a matter of time. Sie werden dich brauchen, es ist eine Frage der Zeit. Now, you know, they were looking, they started looking for Daniel. Sie haben nach Daniel gesucht. So they were looking for somebody. Sie haben nach jemanden. They had their spiritual people. Sie haben ihre geistlichen Leute. But their spiritual people could not see it. Ihre geistlichen Leute konnten es nicht sehen. They could not read it. Konnten das nicht lesen. Is somebody getting it? Mm. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. The Lord has written something on the wall for me. Der Herr hat schon mal was an die Wand geschrieben für mich. Amen. Amen. Years ago. Vor Jahren. I could not. He wrote it in Dutch. Er hat's auf Deutsch geschrieben. He said he is my Sicherheit. Er hat geschrieben, dass er meine Sicherheit ist. I said Sicherheit. What is this Sicherheit? What is that? As we were lying on the bed, just woke me up. He said I should look at the wall. I look at it. Then I read it. He is my Sicherheit. I said. Then I woke up. I said something is on the wall. He wrote Sicherheit. What is Sicherheit? He said security. I said, eh? Praise the Lord. Hallelujah. You know, he always meets us where we are. Er trifft uns immer da, wo wir sind. If you are a baby, come like a baby. So that you can understand him. Dann kommt er wie ein Baby, damit du ihn verstehen kannst. Is somebody getting it? Mm. You know, wherever you are, the Lord is always there. Wo immer du bist, der Herr ist immer da. Amen. Amen. You know, it was after I heard his voice and I obeyed his voice. Nachdem ich seine Stimme gehört habe und gehorcht habe. And you know, if it is, I thank God that I allow him to live in me and live through me. Ich danke dem Herrn, dass ich zugelassen habe, dass er in mir lebt und durch mich hindurch lebt. If I did, you know. Without him, I cannot obey his voice. Denn ohne ihn kann ich seine Stimme nicht gehorchen. Amen. Amen. After I obeyed that voice, it was that the next night that he wrote it there. Or that very night, he wrote it that he is our Zishahite. Praise the Lord. Amen. From there, it was as if somebody that you have chained down like this, everything loose. Und seitdem war es so, als ob alle Ketten gebrochen sind. That hearing his voice was so clean and clear to me from then on. And things, how things changed was so wonderful. From nowhere, we are not qualified for anything. He made us to be qualified. Wir waren für nichts qualifiziert, aber er hat uns qualifiziert. Where there is no way, he make a way. Wo es keinen Weg gibt, macht er Weg. Where we say there is no way out. You can just see that there's a thin rope that he will just bring to make a way where there is no way. Amen. It's so wonderful. Und er macht einfach einen kleinen, schmalen Pfad im Unmöglichen möglich. Again, he always meets us wherever we are. Er trifft uns immer da, wo wir sind. The level you are, he will come there to auf your der level. Ebene, wo du bist, wird er dich antreffen. Amen. Amen. In 2 Peter 1, from verse 16. 2. Petrus 1. And I say, no, please, we don't seek hand on the wall. Deswegen, wir suchen nicht nach Zeichen. Amen. We have what is more than that. Wir haben etwas, was mehr ist als das. Unless I saw that once. Ich habe das einmal gesehen. I'm very sure it was because of the level I was. Ich bin mir sicher, es wegen der Ebene war, auf der ich Amen. War. I don't need any hand to write on the wall for me today. Ich muss jetzt keine Zeichen mehr in der Wand. I know the truth. Ich kenne die Wahrheit. I have Jesus Christ. Amen. I have the truth. Then I did not even know the truth. Damals kannte ich die Wahrheit. Amen. I don't know all this thing that is revealing to me. Now I don't know, need any hand written on the wall. I don't need any miracle. I don't need somebody to die and wake up from the dead before I believe it. I don't need any blind eyes to be opened before I believe it. It is too late for me never to believe it. Für mich ist der Unglaubenszug abgefahren. 2 Peter, please. 2. Petrus. Praise the Lord. Hallelujah. It's like a man of God said. Wie ein Mann Gottes gesagt hat. He said that he was so poor for years. So arm. As he was. He started the ministry. Als er die Gemeinde angefangen hat, he was so poor. Er war richtig arm. That for them to eat was so difficult. Dass selbst schwierig war zu essen. Amen. They have to be selling their properties sometimes to be able to see money to eat. He said at that time there was, you know, sometimes they would just open their door. There is a bag of food at the in front of their house. They take it in. Food that they just start preparing it and they eat. Einfach auf übernatürliche Weise Essen vor ihrer Tür, die irgendjemand dahin platziert hat. Und sie haben das genommen, gekocht und haben gegessen und sich gefreut, dass anscheinend der Herr für sie sorgt. And it was always like that, continuously. Und das ist immer wieder passiert. He said, but now, you have, yes, the Lord blessed them, they have a lot of money. Gesegnet und sie haben... also physisch gesegnet und sie haben genug Geld. And you know, he said, those things, he never opened his door again and see any food outside. Und diese Sachen passieren nicht mehr, dass er seine Haustür öffnet und auf einmal ist da ein Essenskorb. Then he asked the Lord, why is there no food outside again? Er hat dann gefragt, wieso ist, sind diese Essenskörbe? Then the Lord asked him, do you want to go back to that stage? Dann hat der Herr gefragt, willst du wieder auf diese Ebene gehen, wo du angewiesen warst auf diese Essenskörbe? I don't know if somebody is getting it. Praise the Lord. Amen. Then he understood that it was the Lord that was providing for him. Amen. Praise the Lord. He knows what they needed then. And he was providing it in his own way. Amen. In 2 Peter 1, from verse 16. He said, for we have not followed cunningly devised fables. When we made known unto you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but we are eyewitness of the of his majesty. Praise the Lord. Hallelujah. You know, here Peter is saying that they witness Christ. Wir haben Christus gesehen. Amen. Amen. They witness him physically. Physisch. Amen. Amen. They were part of his ministry. Sie waren Teil seiner Gemeinde. Is somebody getting it? Amen. Then he said, for he received from God the Father honor and glory when there came such a voice to him from the excellent glory. This is my beloved Son in whom I am well pleased. Amen. Amen. And this voice which came from heaven we heard. You know, here just like I wrote, somewhere I said, the Lord wrote on the wall. So also these people they heard a voice from heaven. Genauso wie ich gesagt habe, dass ich diese Schrift an der Wand gesehen habe, haben diese Leute eine Stimme aus dem Himmel gehört. Amen. Amen. I have heard of the audible voice from the Lord. Ich habe schon mal eine hörbare Stimme vom Herrn gehört. Amen. Some 3 or 4 times. Amen. Amen. He has spoken to me with his own voice. Das 3-4 Mal habe ich schon gehört. Amen. Amen. And you know, here Peter is saying we have heard voice from heaven. Petrus sagt, wir haben eine Stimme vom Himmel gehört. Verse 18, and this voice which came from heaven we heard. when we were with him in the holy mountain, the holy mount. Amen. Yes. Verse 19. We have also a more assured word of prophecy. But now it's no longer that voice. We no Wenn longer we are not seeking that voice. Wir suchen nicht mehr nach dieser Stimme. Amen. Amen. We are no longer, we no longer no, you don't seek voice. Du suchst nicht mehr nach einer Stimme. The truth, which is Christ. Die that's Wahrheit, what, die Christus you see. Das suchst du. Amen. Amen. He said we have also a more sure word of prophecy, whereunto you do well that you take heed, as unto a light that shineth in the dark place, until the day dawn, and the day star arise in your heart. Praise the Lord. Then if you read verse 20, he talks about interpretation. Geht's um die Deutung. He said there should be no private interpretation in the concerning the Bible. Gottes Wort, Bibel, sollen wir nicht persönlich deuten. But the Bible is not based on man opinion. Es geht nicht um eigenmächtige Deutung. It is not my opinion. This is my opinion. This is your opinion. This is your no. We don't need any man opinion. Wir brauchen keine menschliche Meinung. We need the revelation from Christ. Wir brauchen die Offenbarung vom Heiligen Geist. Amen. Look at it. He said, knowing this first, that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation. For the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Praise the Lord. Hallelujah. Holy Spirit wrote the Bible. Der Heilige Geist hat die Bibel geschrieben. Amen. And the Holy Spirit is to interpret the Bible. Und der Heilige Geist sollte die Bibel deuten. Is somebody getting it? The Bible is not coming from man. Die Bibel kommt nicht von Menschen. It came from God himself. Es kommt von Gott selbst. And the Holy Ghost is to interpret. Der Heilige Geist muss das deuten. There should be no private interpretation. Es sollte keine private This Deutung is my geben. Opinion. I don't want to hear anybody's opinion. Denn ich will die Meinung von niemandem. If you cannot say the Holy Spirit said, I don't want to hear it. Wenn du nicht sagen kannst, der Heilige Geist hat dir das gesagt. Amen. Amen. Praise the Lord. Durch sein Wort. It should Dann will ich come das nicht hören. From the Holy Spirit. Es muss vom Heiligen Geist kommen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Again, Peter said we have a more assured word, amen, than any voice, than any dream, than any writing on the wall. Petrus sagt, wir haben noch eine sichere Quelle, die sicherer ist als irgendeine Stimme, Quickly irgendein go to Zeichen. Mark 9, please. Oder irgendein Wunder. Mark 9. Markus 9. Praise the Lord. Hallelujah. Mark 9. Cannot hold the time. It's a pity. Mark 9. Markus 9. I see the transfiguration. Die Verklärung von Jesus. Amen. Amen. Mark 9 from verse 1. Markus 9, Vers 1. And he said unto them, verily I say unto you, that there be some of them that stand here, we shall not taste of death till they have seen the kingdom of God come with power. Talking about the Holy Ghost. Amen. Talking about the Holy Ghost. Amen. Amen. The period we are now. Amen. Amen. Praise the Lord. When Jesus left, a lot we are still there. They received Jesus Christ, Peter, Paul, and others. Amen. Amen. Then from verse 2. And after 6 days, Jesus taketh with him Peter and James and John, and leaded them up into an high mountain apart by themselves. And he was transfigured before them. Here Jesus, the God in him was revealed to them. Gott in ihm wurde offenbart. Please don't confuse the child with the son. Bitte verwechselt das Kind nicht mit dem Sohn. The body is the child. Der Körper ist das Kind. The inside is God himself. Das Innere ist Gott selbst. Is somebody getting it? You know, the spirit, you know, Jesus, the outside and the inside are two. You know, Mary is the mother of the outside. Maria ist die Mutter vom Fleisch, aber nicht die Mutter vom Inneren, nicht von die Mutter vom Geist. Just like your mother, your father is the mother of the outside today, but not the mother of your spirit. Genauso wie deine Eltern. So also is Jesus Christ. Eure Eltern sind im Fleisch, aber nicht eure Eltern im Geist. Somebody getting it? Yeah. Praise the Lord. Halleluja. I hear Jesus. You know the inside is. You know he want to reveal. He want them to see the inside. Er möchte, dass sie das Innere sehen. Praise the Lord. Look at something. Amen. Amen. He took four of them, Peter and James and John. And after 6 days, let's read it again, verse 2. And after 6 days, Jesus took with him Peter and James and John and leaded them, okay, three of them, and leaded them to a high mountain apart by themselves. And he was transfigured before them. Verse 3. And his raiment became shining, exceeding white as snow, so as no fuller on earth can white them. And there appeared unto them Elijah and Moses. You know, Elijah is the end of the prophets. Elias ist Ende der Propheten. Moses is the end of the law. Und Moses Ende vom Gesetz. Two of them appear. Is somebody getting something? Mm-hmm. Elijah is the end of the prophet. Then Moses is the end of the law. Moses, now is the time of the Holy Spirit. Und jetzt Amen. Sind wir in der Zeit des Heiligen Geistes. And there we are talking with Jesus. And there we are talking with Jesus. Verse 5. And Peter answered and said to Jesus, Master, it is good for us to be here. And let us make three tabernacles, one for thee, and one for Moses, and one for Elijah. For he wist not what to say, for they were so afraid. Jesus revealed the inside to them. John was there also. John was, anytime John sit down, he always rest upon Jesus. Und immer wenn Jesus sich hinsetzt, war Johannes immer an seiner Seite. He always rest on Jesus' shoulder. Er hat sich immer an Jesus angelehnt. Even if you look at John, John always write that he is the one that Jesus loved most among others. Und Johannes hat immer geschrieben, dass er derjenige ist, den Jesus am meisten liebt. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And now he is afraid of somebody that he normally rests on. Und jetzt hat er Angst vor jemanden, is somebody auf den er normalerweise ausruht. Praise the Lord. Hallelujah. He said that we are so afraid. And there was a cloud, verse 7, that overshadowed them. And a voice came out from the cloud, saying, this is my beloved son, hear him. Praise the Lord. Hallelujah. That is where the voice came from. Daher kam die Stimme. And now, Peter is saying, we have a more assurance. We have something greater than this voice. Es gibt etwas, was größer ist als diese Stimme, an die wir jetzt glauben. We have something greater than any dream. Wir haben etwas, was größer ist. We have something greater than any writing on the wall. Größer als jede Schrift an der Wand. We have something greater than any interpretation of dreams. Oder als jede Deutung von Träumen. The truth is greater than all. Nämlich die Wahrheit, sie ist größer. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Time has really gone. Amen. Amen. And we have not even started. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. The gospel that the Holy Spirit revealed to us is greater than all. Das Evangelium, was uns der Heilige Geist offenbart hat, ist größer als jedes. The truth is our writing on the wall today. Die Wahrheit ist unsere Schrift an der Wand. It is also our interpretation. Es ist auch unsere Deutung. All we need is just Christ. Alles, was wir brauchen, ist Christus. The old prophecy. Die alte pass away. Deutung is no longer there. Ist vergangen. The old prophecy is just about telling people what is going to happen to them, you know. But we have a prophecy now. Which is Christ. Revealing Christ to people. Revealing the truth to people. Und das ist die Wahrheit zu offenbaren. The old dream passed away. Die alten Träume sind vergangen. The old vision has passed away. Die ganzen alten Visionen sind vergangen. Everything is now Christ. Ja, Christus ist jetzt alles. No, no, Sabbath passed away also. Der Sabbat ist auch vorübergegangen. Sabbath, in those days it was a day of rest. Damals war es ein Tag der Ruhe. But Christ is now our rest. Aber Christus ist jetzt unsere Ruhe. Is somebody getting something? Mm-hmm. Praise the Lord. Halleluja. The Bible calls us the New Testament believers. Die Bibel nennt uns die Gläubigen des Neuen. 2 Corinthians 3:6. Go there, please. 2 Corinthians 3:6. The Bible called us the New Testament believers. Die Bibel nennt uns Gläubige des Neuen Bundes. Who is there, please? Can you help us to read? 3:6. Der uns abtüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes, denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. He said, who also had made us able minister of the New Testament, not of the latter, but of the Spirit, for the latter killeth, but the Spirit giveth life. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. The old cannot save you. Das Alte kann dich nicht retten. The old cannot protect you. Das Alte kann dich nicht schützen. Why? Wieso? Why? Because the old is not backed by the Holy Spirit. Weil das Alte nicht unterstützt wird durch den Heiligen Geist. Amen. Amen. The old is not backed by the Holy Spirit. Das Alte ist nicht unterstützt durch den Heiligen Geist. The laws is not backed by the Holy Spirit. Die Gesetze werden nicht unterstützt durch Jesus den Heiligen Geist. Came with grace. Jesus kam mit Gnade. We just read that of John 1:17-18. Amen. Amen. And also John 16. Verse 13. Jesus said, the Spirit of the truth, of truth will reveal all the truth to us. Der Geist der Wahrheit wird uns jegliche Wahrheit offenbaren. The Holy Spirit can only reveal Christ to us. Der Heilige Geist kann uns nur Christus offenbaren. He cannot reveal any law to you. Er kann uns kein Gesetz offenbaren. Because the Holy Spirit is not the Spirit of the old. Weil der Heilige Geist nicht der Geist des alten Bündnisses ist. The old is law. Das Alte ist Gesetz. The old passed away. Das Alte ist vergangen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Be hungry of Christ, please. And learn to choose Him. Und uns für ihn entscheiden. Allow your mind to be full of Him. Zulass es unsere Gedanken voll sein. Remember James 1. Erinnere dich an Jakobus 1. He said, whatever you allow your mind to be full of, you will be tempted by it. Denn das, wovon unsere Gedanken voll sind, davon werden wir auch versucht. What you are hungry of will bring temptation. Das, wonach wir hungern, wird versuchen. And that's why it's so good to be hungry of Jesus Christ. Deswegen ist es gut, nach Jesus Christus zu hungern. We are hungry of marriage. Wenn wir will be tempted by it. Dann wird Ehe uns versuchen. Is somebody getting it? If you are hungry of money, the temptation Geld, will come from there. Wird die Versuchung aus dem Geld kommen. Remember Jesus, he was hungry of food. Jesus hatte and Hunger. Satan came with temptation. Und der Teufel ist mit einer Versuchung. Turned the stone into bread. Hat gesagt, er soll diesen Stein zu Brot machen. Amen. Amen. And that's why Philippians 4:4-7. Philippa 4 von 4 bis 7. He said we should come. We should come to Christ lacking nothing or wanting nothing. You don't come to Him with I need this, I need this, I need this. Wir kommen nicht mit unseren Bedürfnissen zu ihm. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Let's go to Philippians 4. Philippa 4. Let me take a little time for you. Amen. Amen. Philippians 4. Philippa 4. Praise the Lord. Halleluja. You know, James once said something. He said, you are being tempted because of your lust. Wir werden versucht wegen unserer Lust. What you allow, what you desire. Was wir uns if you desire anything outside Christ, temptation is going to come. Wenn wir uns Dinge wünschen außerhalb von Christus, if somebody getting something. Dadurch kommen. Whatever, if you desire, you are looking for wife. You know, Satan, you know what your desire is. Weiß, was wir and he is going to come with something. Und er wird etwas kommen. Philippians 4. Philippa 4. From verse 4, rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. Verse 5, let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Be careful for nothing. Don't desire anything except Christ alone. Is somebody getting something here? Amen? Don't be hungry of anything. Don't be hungry of wife. Don't be hungry of husband. Don't be hungry of money. Don't be hungry of, you know, temptation is going to come through them. Satan knows what you are hungry of. Amen? Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known unto God. Thank you, Father. I have victory. If I have you, I have everything. Wenn ich dich habe, habe ich alles. That's your prayer. Amen. Amen. In you is everything for me. In dir ist alles. Thank you, I'm satisfied with you. Ich bin mit dir zufrieden. Can you see the prayer? And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your heart and mind through Christ Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know your heart. Yes, sir. Ich habe eine Frage. Es gibt ja ein paar Leute, die Kinder Gottes sind und deswegen beispielsweise das so verstehen und sagen, dass man als Kind Gottes deswegen kein schönes Haus haben darf oder keine schönen Kleidung haben darf, keine schönen Sachen haben darf, weil man halt nur Christus sich wünscht. Aber bei uns ist das ja nicht so. Also ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich mag schöne Sachen, ich mag schöne Klamotten oder ein schönes Haus, was schön eingerichtet ist. Wie soll man denn halt diese Sachen mögen, aber dann trotzdem Christus alleine mögen? Weißt du, was ich meine? Nochmal, Schatz. Also, ich möchte verstehen, wie man halt diese schönen Sachen, die es auf der Welt gibt, wie Kleidung oder Dekoration, all die Sachen, wie man das schön finden kann, aber trotzdem nicht. Also, das Begehren. Ja, Weil es heißt ja nicht, dass man jetzt im Wald leben soll, dass man nichts mehr mögen darf. Ja. Weißt du, ich meine? Also, dass man irgendwie so die Mitte findet. You know, the Lord is not saying, don't blind your eyes towards them. But don't be sad if you don't have them. I don't know if somebody's getting it. Don't grieve and, you know, and now to the extent you are even jealous of somebody that have them. Don't see it as and then you are not asking, why don't I have them too? You understand me? Also wir dürfen nicht zulassen, dass diese Sachen uns dazu führen, dass wir dann eifersüchtig auf andere Menschen sind, die diese Sachen haben. If you see them that way, you know, desire them, you are going to seek them. Weil wenn du die Sachen so sehr liebst, dass du eifersüchtig bist auf jeden, der das hat, dann wirst du diese Sachen auch suchen. He wants you to seek him alone. Aber er möchte, dass du ihn allein suchst. And then those things will seek you. Dann werden diese Sachen auch dich aufsuchen. Amen. Amen. He doesn't, you know, he says, seek first the kingdom of God and his righteousness, and all others will be added unto it. Wir sollen erst nach dem Königreich Gottes suchen und alles andere wird uns hinzugefügt. Your focus should be him. Dein Fokus soll auf ihm. And you should be satisfied with him. Du sollst mit ihm zufrieden sein. In him is everything you need. Und in ihm ist alles, was du brauchst. That is, you know, if you it is how you are satisfied with him, that whatever he wants you to have come out through him. So wie du mit ihm zufrieden bist, so manifestiert sich auch alles, was er für dich möchte. I don't know if somebody is getting it. Amen. What, you know, if you have Jesus Christ, you have all the solution to all problems in this world. Wenn du Jesus all hast, hast du jede Lösung zu jedem Problem auf der Welt. But your mind is where the problem is. Aber in den Gedanken, da ist das Problem. The old program is still there. Das alte Programm. The system of this world is there. Das System dieser Welt. The ways of this world is there. Die Wege dieser Welt sind da. And because of that, you cannot understand the things of heaven. Deswegen kannst du die Dinge des Himmels nicht verstehen. The things of heaven that are already in your spirit. Die schon deinem you Geist cannot sind. Understand them. Kannst because, du das nicht verstehen. Because your focus is not Christ. Wenn dein Fokus nicht auf Christus if your focus is Christ, wenn dein Fokus auf Christ will not be coming into your mind. Wird er in deine Gedanken kommen. You don't drive those the old out Once Christ comes, Christ himself will drive the old out. Du verscheuchst nicht das Alte, sondern Christus, wenn er reinkommt, verscheucht er das Alte. As you keep on hearing the truth, und die Wahrheit and you believe, you keep on believing the truth. Und an die Wahrheit glaubst. The truth kick out the old. That is the old, the world system. Wird die Wahrheit take them out gradually. Schritt für Schritt. Amen. It take them out gradually. Weg, Schritt away Schritt. From you. You don't take the old out before you come to Christ. Du nimmst nicht das Alte raus, bevor du zu you embrace the truth. Du akzeptierst you love the truth. Du liebst die sometimes it might be so hard. Manchmal ist es hart. Sometimes it's so bitter. Manchmal ist es bitter. But you keep on loving it. And thank you, Father, that thank you, Daddy, that you are able, that you love me. That's why you are even correcting me. Und weiß, dass, weil er dich liebt, deswegen verbessert er dich. Amen. Amen. That is how you keep on growing. So wächst du weiter. Amen. Amen. What you have in your spirit will start coming into your soul gradually. Was du in deinem Geist hast, kommt dann in deine Seele nach und nach. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Don't be hungry of the flesh. Du sollst nicht hungrig sein auf dem Fleisch. Be careful for nothing. Don't be hungry of the flesh. Seid nicht hungrig nach dem Fleisch. Amen. Amen. Because James 1:14, he said temptation comes from what you desire. Denn die Versuchung kommt durch is somebody das, getting was it? Wir uns wünschen. Amen. What you desire, temptation comes from there. Das, was wir uns wünschen, except your desire is Christ. Es sei denn, unser Wunsch ist Christus. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Under grace you desire Christ. Unter der Gnade wünschst du dir Christus. Under law you desire things. Im Gesetz wünschst du dir Dinge. You are desiring things. You know you are under law. Wenn du dir Dinge wünschst, bist du im Gesetz. Under law you see what you don't have. Im Gesetz siehst du auf das, was du nicht hast. Amen. Amen. If you are seeing what you don't have, you know you are under law. You better leave there. Wenn du auf das schaust, was du nicht hast, dann weißt du, dass du im Gesetz bist. You know you are in darkness. Then on the light. Dann musst du da raus. Amen. Du musst Licht anmachen. Under law you see what you don't have. Im Gesetz sieht man immer das, was man nicht hat. Under law you compare yourself to others. Im Gesetz vergleicht man sich mit anderen. Under grace you are satisfied with Christ. In der Gnade bist du zufrieden mit Christus. But not with things, but with Christ alone. Amen. Amen. Law is a taker. Das Gesetz, he demands from er you. Er grace is a giver. Aber Gnade gibt. Praise the Lord. Amen. Let me quickly just rush here, then we close. Amen. Amen. Grace is life. Gnade ist dunkler. Law is death. Das Gesetz ist tot. You know, this very message in Nigeria, when we went to Nigeria, somebody wanted me to preach it. Amen. Als wir in Nigeria waren, wollte jemand, dass ich das predige. There is no sin in grace. Once you are under grace, you never sin, no matter what. Wenn du in der Gnade bist, da gibt es keine Sünde. Amen. The pastor's wife wanted me to preach. He said the difference between grace and love. He said the people don't know it at all, and the meaning. Why grace and love? So, but there was no time for the message for me to preach it. We were almost about to go. Amen. Amen. There is no sin in grace. Es gibt keine Sünde in der Gnade. Without law, there is no sin. Ohne Gesetz gibt es keine Sünde. You learn to live under grace. Du you learn it. In der, it's like going to school. You learn it. It's like children learning how to walk. You learn it. How? By believing Christ. Du erlernst die Gnade, indem du an Christus glaubst. It's like exercise. The Bible calls it exercise. Es ist wie ein Training. Amen. Amen. You learn to get out of law. You learn to live under grace. Du lernst aus dem Gesetz rauszukommen und in der Gnade zu leben. Until you are under sin. Until you are under law, you never sin. Erst wenn wir in der im Gesetz sind, sündigen wir. And until you sin, you never choose death to kill you. Und erst wenn wir sündigen, entscheiden wir uns dafür, dass der Tod uns tötet. Christ's grace is life. Die Gnade von Christus ist Leben. Law is dead. Und das Gesetz ist tot. Praise the Lord. Halleluja. Grace and law covers everything in our life. Gnade und Gesetz befasst alles in unserem Leben. You are either under grace or you are under law, whatever decision you take. Du Du bist entweder im Gesetz oder in der Gnade, in jeder Entscheidung, die du triffst. Praise the Lord. And that you are under grace right now does not mean you cannot be under law the next minute. Und dass du jetzt in der Gnade sprichst, heißt nicht, dass du in der nächsten Sekunde im Gesetz redest. You remember Peter and Jesus Christ in Matthew 16. Und Jesus erinnern. You know, he told you, you know, he revealed who Jesus is out. Er hat offenbart, wer Jesus ist. Amen. And later he said, Jesus will not die. Aber danach hat er gesagt, under law. To see the flesh. Nicht sterben wird, weil er men speak through you under law. Und das Fleisch gesehen hat. You will speak the language of men if you are under law. Du wirst die Sprache der you Menschen speak like men if you are under law. Wenn du im Gesetz bist. Are you getting it? If you are under law, Satan will start speaking through you. Wenn du im Gesetz bist, fängt an you will desire the flesh. Amen. The good of this world, the love of this world, the joy of this world. They are all based on under the law. They are all under the law. Das System dieser Welt basiert auf den Gesetzen dieser Welt. Please learn to live under grace. Lernt bitte in der Gnade and not under law. Und nicht im Gesetz. How? Choose to see Christ. Choose. Continue to choose him. Entscheide dich weiter. That's how you live under grace. So leben wir in der Gnade. Grace is protection. Gnade ist Schutz. Grace is so powerful. Sie ist kraftvoll. Whatever is not of faith is sin. Romans 14, verse 23. That's what the Bible said. Die Bibel sagt, dass was immer nicht im Glauben passiert, ist Sünde. Whatever is not of Christ is sin. Was immer nicht Glauben passiert, ist Sünde. The Galatians 3, 12 said the law is not of faith. Und in Galater 3 steht, dass das Gesetz ohne Glauben ist. And that is why if you are under the law, you are a sinner. Deswegen, wenn du unter dem Gesetz lebst, bist du ein Sünder. If you are under the law, you are a sinner. Wenn du unter dem Gesetz lebst, bist du ein Sünder. What is law? I just want to run through it, then we close. Amen. Amen. Law is 5 senses. Das Gesetz sind die 5 Sinne. Law is you is law means you are the one doing something. Weil du derjenige bist, der Sachen tut. Law is flesh and blood. Gesetz ist Fleisch und Blut. Whatever you do, your action, your reaction, whatever decision you take, it is going to be under grace or under law. Jede Entscheidung, die wir treffen, ist entweder unter dem Gesetz oder unter der Gnade. Including your giving. Auch unser Geben. A lot bless the house of God. Viele segnen Gottes Haus. But they bless under law. Aber sie segnen. If you bless under law, it profits you nothing. Wenn du unter dem Gesetz gibst, nützt es dir nichts. No matter the amount you give under law. Egal wie viel du gibst. If you give your body to be burnt, it profits you nothing. Selbst wenn du deinen Körper hergibst, damit er für einen guten Zweck verwendet wird. Die Kinder Gottes müssen lernen, durch Gnade zu leben. God will start from there on Sunday, amen, so that I'm not rushing too much, amen. Amen. Praise the Lord, Halleluja. Amen. We learn to give under grace. That's where the victory is. Durch Gnade. Amen. Amen. Under law. Unter dem Gesetz, it profits you nothing. Bringt es uns nichts. Amen. Amen. Because under law you are the one giving. Denn unter dem Gesetz bist du die Person. Under grace is Christ that is giving through you. Aber in der Gnade ist es Christus, der durch dich. It's Jesus that is working. Es ist Jesus, der it arbeitet. Means the Holy Spirit is the one working. Das heißt, der Heilige Geist arbeitet. Amen. Amen. And the victory is all coming from Him also. Und der Sieg kommt auch von but ihm. If you are the one walking, wenn du derjenige bist, no der arbeitet, da ist kein Sieg. Praise the Lord. Halleluja. We go through them as the Lord directs us on Sunday. Amen. Amen. So please, if you have